Kundgabe 3785. Empfangen durch Bertha Dudder am 30.05.1946. Berufene Diener Gottes. Wahrheit. Wer sich berufen fühlt, für mich zu wirken und in meinem Namen tätig zu sein auf Erden, der muss sich von mir ziehen und führen lassen stets und ständig. Er muss mich zu sich sprechen lassen durch die Stimme des Herzens. Er muss horchen auf das, was diese Stimme ihm kundgibt, und befolgen, wozu ihn sein Herz drängt. Wer sich berufen fühlt, der muss ständig die Verbindung mit mir aufrechterhalten. Er muss sich meinem Willen bedingungslos unterstellen, ohne Widerstand. Dann erst kann ich durch ihn wirken. Dann erst ist er in Wahrheit mein Diener, der Knecht, der die Arbeit für seinen Herrn gewissenhaft ausführt. Die Berufung durch mich aber wird er fühlen durch das Verlangen, Kunde zu geben von meinem Wort, von meinem Willen. Er wird sich gedrängt fühlen, den Mitmenschen Aufklärung zu geben über Sinn und Zweck des Erdenlebens. Er wird sich gedrängt fühlen, sie zu mahnen und zu warnen, denn er selbst steht, so er berufen ist, von mir zur Arbeit für mein Reich auf dieser Erde im Wissen um die reine Wahrheit, und er wird diese Wahrheit stets verbreiten wollen. Die Berufung durch mich ist die Folge einer geistigen Reife, die den Menschen befähigt, die reine Wahrheit aus mir entgegenzunehmen. Und also kann niemals ein Mensch von mir berufen sein, der nicht vom Geist in sich belehrt worden ist zuvor. Verstandesmäßig kann er zwar auch ein Wissen entgegennehmen, doch dieses befähigt ihn nicht zum Verbreiten der Wahrheit, weil er selbst nicht voll und ganz die Wahrheit dessen erkennt, was er als Wissen aufgenommen hat. Doch die Erkenntnis der reinen Wahrheit ist zuvor nötig, ehe er sie den Mitmenschen weitergeben kann. Und diese Erkenntnis vermittelt ihm allein mein Geist. Es muss der Mensch wiedergeboren sein im Geist. Dann erst hat er das rechte Verständnis und das Erkennen für die reine Wahrheit. Dann erst ist er von mir selbst gelehrt und kann als mein Diener auf Erden wirken. Das innere Verlangen, mir zu dienen, wird auch zur Folge haben, dass er von mir berufen wird. Denn ich nehme einen jeden an, der sich zur Arbeit für mein Reich auf Erden anträgt, und bilde ihn aus seiner seelischen Reife gemäß. Und so er sich mir voll und ganz hingibt, wird er dem geringsten Drängen des Herzens Folge leisten und also stets meinen Willen erfüllen, so wie ich ihn benötige, zum Wirken für mich. Und darum muss er sich von der Welt lösen. Er muss in der Verbindung mit mir die höchste Seligkeit sehen und alles Irdische möglichst unbeachtet lassen. Desto heller und klarer wird er die Stimme des Geistes in sich vernehmen. Und desto freudiger wird er dieser Stimme Folge leisten. Und dann ist er ein tauglicher Arbeiter für mein Reich auf dieser Erde. Amen.